Anlässlich des 71. Gründungstages der PDAK fand am 10. Oktober im Schülerpalast Mangyongdae in Pyongyang der öffentliche Auftritt der Gewinner des 11. Einzelkunstwettbewerbs der Schulkinder statt. Die Funktionäre des Jugendverbandes und der betreffenden Bereiche und die jugendlichen Studenten und Schüler sahen sich diese Vorführung an.